Die drei Nornen, die drei Reiche. Die Zahl drei ist mächtig. Die Trilogie, die drei Zahl der Götter und der Dinge. Deswegen müssen die Runen hier auch gleichzeitig auf drei Ebenen tätig sein. Geist, Gehalt und Gestalt. Ihre Schwingungen und ihre Tätigkeiten werden in diesen drei Zuständen ausgeübt. Jedes Element hat seinen Ursprung in einem anderen Höheren. Die Runen Wotans waren anfänglich nur 16. Die erste der Serie im alten Futhark ist Feor, die die Geburt der Asengötter auf der Welt in Asgard, dem polaren Hyperborea, verursacht. Das Futhark endet mit der Rune Yr, die des Todes, die Götterdämmerung. Die Rune Feor sagt aus: Erzeuge dein eigenes Glück und du wirst es besitzen. Die Rune Yr: Denke an das Ende. Dieser Serie von 16 Runen fügte Wotan weitere zwei hinzu. Die Rune 17 Ehe, die die erste Rune der Geburt, des Feuers, mit der letzten des Todes der Mutter des Eises verbindet. Die Rune 18 Gibur. Die Rune Ehe bedeutet: Die magische Ehe ist die tiefste Wurzel der hyperboreischen Arier. Die Rune Gibur: Sei ein Gott. Im erweiterten Futhark wurde der gesamte magische Prozess des esoterischen Hitlerismus und der Einweihung Wotans kurz zusammengefasst. Dem geschlossenen Kreis des Lebens und des Todes gibt man einen Ausweg durch die arische Einweihung in der magischen Ehe von Amor, Ehe. Dem Held, der fähig war, diesen alchemistischen Kampf, diesen heiligen Krieg zu einem guten Ende zu führen, leitet man nach Valhalla vermittels der letzten Rune Gibur, die in das Swastika Levogira Hitlers verwandelt wurde. Dort wird seine Walküre ihn vom Tode erwecken als unsterblicher Divya. Er wird Wotan sein und jenseits von Wotan stehen. Das Buch der drei Mütter der Germanen hatte mit dieser Wissenschaft zu tun. Der Türkreis erscheint in allen Äußerungen des Lebens dieses Volkes, sogar in ihren Kuchen und Pasteten für Feste des schwarzen Lichtes, die sie jährlich begehen. Von Hyperborea aus ist diese Trilogie oder Dreizahl verbreitet worden. Die drei Mütter sind die drei Nornen, ein anderer mythischer Ausdruck der Runenwissenschaft. Die weißen und weisen Frauen hießen auch Hexen, Hagedissen, Helferinnen. Es sind die drei Jungfrauen, Varbede, Vilibede und Firpet. Im 15. Jahrhundert verwandelten sie sich in Perpetua, Einbete und Felicitas. Die drei weißen odinischen Mütter sind Odil, Odal und Adel. Die Nornen entsprechen den griechischen Parzen und den Jewulfes der Mapuche-Mythologie. Es sind auch drei Runen. Die Nornen sind Urd, Verdandi und Skuld. Sie regieren den totalen Lebenszyklus des Menschen, den Türkreis. Sie bewohnen die Wurzel der Irmansul, der Weltenesche, in der die Quelle der ersten Jugend entspringt. Mit diesem Wasser begießen sie den Baum, der dadurch stärker wird, um dem Angriff des Feindes standhalten zu können. Die Quelle trägt den Namen der ersten Norne, derjenigen des Ursprungs und der Vergangenheit, Urd oder Ur. Die Norne Verdandi nimmt sich der Gegenwart an, das Wachstum und die Entwicklung des Lebens unterstützend. Sie beschützt, gibt Macht und bringt den Sieg. Ihre Rune ist Sieg. Ihr Ausdruck ist Heil. Die Norne Skuld nimmt sich der Zukunft und des Todes an. Ihre Rune ist Yr. Ihre Worte sind: Denke an das Ende. Hier haben wir die drei Mütter, die Frauen, die von Wotan beauftragt wurden, sich des Karma, des Schicksals der Hyperborea innerhalb des Kreises der Wiederkehrer, des Dramas des Gefangenen und Kämpfers im karmischen und illusorischen Universum des Demiurg in seinem Samsara anzunehmen. Es gibt eine vierte Mutter, die Göttin Frigga, Gemahlin Wotans, die Bewahrerin des Gartens der goldenen Äpfel von Asgard. Sie ist ebenso Medea wie Lilith. Im Heldensaal von Asgard im Valhalla erweckt sie die eingeweihten Krieger wieder zum Leben, ihnen Unsterblichkeit gebend, in Gemeinschaft mit den Walküren oder mystischen Gemahlinnen der Helden. Im Garten der Hesperiden, in der Burg des Gral und des Goldenen Vlies, in Paradesha. Und nach der 4, die 5, die hyperboreische, venusche, polare Zahl, der Sprung, der Ausgang, der nicht geträumte Traum, nicht einmal von den größten Pilgern der Sehnsucht. Jedoch muss man vorher in Händen der Walküre, der Göttin Frigga, im 4. Reich wieder auferstanden sein, damit das 5. Reich kommen kann, das ein Multiplikator des 10. Avatar Kalki ist, der auf Wotans weißem Pferd mit 8 Beinen, ein Multiplikator von 4, kommen wird. Die Nornen regieren auch das Reich des göttlichen Volkes der nordisch-hyperboreischen Götter. Das irdische Erste Reich wird regiert von der Norne Urd und ihrer Rune Ur. Es ist das polare Reich der Divyas des goldenen Zeitalters, der göttlichen Asen. Das Zweite Reich wird regiert von der Norne Verdandi, ihre Rune ist Mann. Das Dritte Reich wird von der Norne Skuld mit der Rune Ür des Todes regiert. Im Falle des Dritten Reiches Hitlers bedeutet es den mystischen Tod als Vorspiel für die Wiederauferstehung im Vierten Reich mit der Ankunft Kalki Wotans und seines weißen Pferdes mit 8 Beinen, das uns die Wissenschaft der Individualisierung, der absoluten Personalität oder die 8 Pfade der buddhistischen Befreiung beibringen wird. Ihre Rune ist Sieg. Der Übergang zum 5. Reich wird nur innen und gleichzeitig nach außen an Bord eines Vimana erreicht werden können. Diesem entspringt die Rune Hag'al innerhalb eines Kreises. Es ist die Wiedererlangung des runden Lichtkörpers der schwarzen Sonne, um zum grünen Strahl abzuweichen, das, was Buddha, der arische Prinz, der 9. Avatar, Nirvana nannte.